Hans fürs Ohr. Nummer 3. Neulich aus dem Leben eines Hans. Magister im Bratwurstwenden. Der rollende Stammtisch, die Mitfahrerzentrale. Ein Text von Sven Söderberg, gesprochen von Fabian Neithardt. Schenken Sie mir doch einfach eine Kaffeemaschine! Mein aktueller Mitfahrer Andi, viel rumgekommen und nicht auf den Mund gefallen, erzählt mir gerade die Geschichte, wie er den armen Kundenberater einer bekannten hannoverschen Firma in den Wahnsinn trieb. Der überfreundliche Kundenberater hatte mit dieser Antwort auf seine Frage, was er denn tun könne, damit Andi weiterhin zufriedener Kunde bleibe, sicher nicht gerechnet. Verzweifelt suchte er in seiner Gesprächsfadenmatrix Vertragsverlängerung/Kundenprämie, das Wort Kaffeemaschine, kann aber nichts Vergleichbares finden. »So musst du es einfach heutzutage machen. Die verarschen uns, also vice versa«, grinst Andi und lehnt sich selbstgefällig in den Beifahrersitz. So oder so ähnlich geht es meistens in meinem Auto zu. Willkommen in der Mitfahrzentrale, dem mobilsten aller mobilen Mobilitätskonzepte der Reiselustigen. Fahr mal eben kurz rüber nach Meppen, Generation 2.0. Es sind Momente wie diese, die das Phänomen Mitfahrgelegenheit auszeichnen. Im Prinzip ist man sich vollkommen unbekannt. Dennoch ist es häufig zu spüren, dieses unerklärliche Gefühl. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber irgendwie vertraue ich dir, dass du mich von A nach B bringst. Woher zur Hölle kommt dieses Vertrauen gegenüber einer fremden Person? Hat uns Mutter früher nicht allzu oft eindringlich davor gewarnt, nicht in Autos fremder Leute zu steigen? Wer weiß, wo der dich noch hinbringt? Die Weggefährten, Bahnverweigerer oder einfach nur Geldsparer eint dasselbe Wesen. Jung und unerschrocken, bereit für Abenteuer, die einen zwischen Minden und Kirchheimer Dreieck erwarten. Früher noch anfänglich in Studentenkreisen beliebt, zieht es inzwischen auch andere Randgruppen in den Kreis der Carsharer. Warum auch nicht? Die Strecke wird sowieso gefahren. Ökonomisch und ökologisch wird gedacht. Wenn Mutter wüsste, was heute für Gestalten in Deutschland unterwegs sind, freiwillig würde sie dem Nachwuchs eine Bahncard 100 schenken. Ganz sicher. Umso erstaunlicher ist es, dass sich in so kurzer Zeit auf engstem Raum sowohl intensive als auch interessante Gesprächsthemen ergeben können. Versteht man nicht. Versteht kein Mensch. Es sei denn, man hat den Schnarcher an Bord. Mit dem beredet man höchstens den Zeitpunkt des Aufweckens. Hinter Friedland kannst du mir Bescheid sagen. Wann aber hat man sonst schon die Möglichkeit, sich mit Geburtenhelfern über gleichgeschlechtlichen Sex oder mit Biotechnologen über die Sinnhaftigkeit von Billigflügen zu unterhalten? In einer unbedeutenden Stadt mit G steigt Christian zu. Christian ist 23 und versucht sich im 4. Semester mit Elektrotechnik. Manowar und gesunde Disco-Bräune zieren seinen Torso. Er spricht wie Rüdiger Hoffmann. Christian merkt schnell, dass man bei Tempo 180 auf der Bahn, rechter Fuß Richtung Süden, nicht gescheit Theorien über elektrische Schaltungen und Richtstromschwankungen studieren kann. Nach wenigen Minuten verschwindet das Skript wieder in der Tasche. Die weibliche Gesprächsthematik als auch die Phonetik sind einfach zu dominant, als dass man sich ihrer entziehen könnte. So wird eine heitere Diskussionsrunde eröffnet, die mit Klischees und Vorurteilen. Weltwirtschaftskrise, Ost-West-Konflikt, der Nahe Osten und der weltweite Frieden. Genmanipulierter Mais auf Guantanamo und am Ende auch immer ein bisschen Barack Hussein Obama. Einfach omnipräsent dieser Kerl. Erstaunlich, wie viel jeder Einzelne von dieser Figur und seiner Politik erwartet. Man kann nicht sagen, dass politisches Desinteresse im Talk mit dir auf der A4 herrscht. Irgendwie hat jeder etwas zu sagen und so trägt die illustre Runde dazu bei, kontroverse Meinungen auszutauschen. Mal über mehr, mal über weniger tiefgreifende Themen. Sozusagen ein rollender Stammtisch, nur ohne Herrengedeck und Doppelkorn, zumindest für den Fahrer. Phänomen mfg.de. Jeder bringt eine Geschichte in den Fahrgastraum ein und schon vergehen die Stunden und Kilometer in äußerster Kurzweile. Wochenrückfahrten sind hierfür prädestiniert. Wieder viel passiert zwischen Beginn und Ende der Vodafone Weekend Flat? Ja, durchaus, sagt Florian, Anfang 20, im Nebenjob Politikstudent. Süddeutsche im Jahresabo, aber frag ihn bitte nicht nach dem Erfolgsrezept des Hoffenheimer Höhenflugs. Es sind schon Leute an unbeleuchteten Raststätten abgesetzt worden, nachts, und die Prepaid-Karte hatte kein Guthaben mehr. War auf der Silberhochzeit meiner Tante. Voll abgefahren, die Leute auf dem Land. Was die für Ansichten haben. Das sind die Signalwörter, bei denen man am besten einfach nur noch rhythmisch nickt und vor sich hin brummelt. Zuhören können und wollen. Nie lässt sich diese Eigenschaft besser trainieren als in diesem Moment. Es geht also um Streitgespräche zwischen Jung und Alt, Stadt und Land, Akademiker und Arbeiter, kennt man zur Genüge, alles schon mal dagewesen. Und das Schöne ist, anderen geht es haargenau so. Manchmal scheint es doch, als gäbe man durch die Bekanntgabe des Studienfachs seinem Gegenüber oftmals ein Ventil zum Abreagieren. Florians Schwippschwager Klaus Dieter als Gesprächspartner zur späten Stunde sei kein leichtes Kaliber, erzählt er. 30 Jahre geballte Berufserfahrung gegen unverbrauchten jugendlichen Idealismus, Persönlichkeitsbildung an der Front, harte Schule. Wirtschaftskrise, korrupte Politiker, Stellenabbau bei Opel, Machtgier und unfähige Entscheider, Staatsversagen. Voilà, der gesamte Bauladen lustiger Stammtischparolen, ganz großes Kino. Sollte man sich nicht in solchen Situationen eine zweite Identität zulegen, ein alter Ego für aussichtslose Diskussionen, die man weder mit guten Worten noch mit übermäßigem Bierkonsum zu seinen Gunsten entscheiden kann? Bring das Killer-Argument, winselt die Stimme im Innenohr. Bring es, bring es! Mit Physik kann man in Deutschland immerhin auch Bundeskanzlerin werden. Oder Magister im Bratwurstwenden. Klingt doch auch nicht schlecht. Den Text mit Illustrationen von Caspar David Engstfeld gibt es zum Nachlesen in der dritten Ausgabe von Hans, ein Magazin für junges Leben in Hannover. Die aktuelle Ausgabe und weitere Informationen auf www.derhans.de.